Sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down, please. You weren't called. No, not you. Not you. Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Quiet. Quiet. Go ahead. She's asking a question. Don't be rude. Don't be rude. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. Fake-Fabriken. Der Profit mit Falschmeldungen. Feature von Tom Schimek. Washington, D.C., Pennsylvania Avenue 1600. Das Weiße Haus strahlt im Sonnenschein. Zwei Arbeiter auf Telekränen sind damit beschäftigt, die Fassade noch weißer zu malen. What you're seeing and what you're reading is not what's happening. Vor dem Zaun immer Menschen aus aller Welt. Zwei schwarze Jungs tanzen. Ein Mädchen ist mit seiner Familie da, aus Albany, New York. Fake news is something that's not true and people tell you it. Fake news, das ist etwas, was nicht wahr ist, aber die Leute erzählen es dir. Passiert das jetzt oft? Ja. Yeah. Wem traut sie noch? Meiner Familie und Freunden. Alles, was nicht echt ist, ist falsch. Ein älterer Herr mischt sich ein. Ich traue nicht allen Medien. Sicher nicht den sozialen Medien. Da kann jeder sein Zeug reinstellen. Fantasiertes, Fake, Falschinformationen. Ich habe keine Meinung. Da bin ich wohl die Einzige in den USA. So lebst du dein ganz eigenes Leben, ohne Meinung. Ich konsumiere keine Nachrichten. Ich wohne in meinem Van und fahre umher. Sehe alles nur mit eigenen Augen. Sonst nehme ich nichts wahr. Eine junge Frau in einer Camouflagejacke strahlt mich an. Sie genießt meinen Staub. Yeah, I'm clean. Ich bin rein. Yeah, I'm untainted. Unbefleckt. Take care, man. Mach's gut. Fake news, real news is all the same. News is news. I'm giving you news right now. Die Lüge ist nicht erst im 21. Jahrhundert erfunden worden. Die Zahl der Sender aber wächst jetzt exponentiell. Die Kakophonie ist ohrenbetäubend. Institutionen, die Nachrichten sortieren, prüfen, bewerten, stehen selbst unter dem Generalverdacht der Fälschung. Ethan Zuckerman vom Massachusetts Institute of Technology, MIT, unterscheidet drei Formen von Fake News. Eine starke Überbetonung bestimmter Themen, Propaganda und gezielte Desinformation. Propaganda ist bewaffnete Sprache, die Wahrheit, Täuschung und Lüge vermischt. Kaiser Augustus ließ sich schon vor 2000 Jahren auf Münzen als Retter der Freiheit feiern. Propaganda richtet die Köpfe gleich und ist auch in Deutschland wohl bekannt. Sie, meine Herren, sitzen am Webstuhl der Zeit. Sie bilden Tag für Tag und Stunde für Stunde Ansichten, Meinungen, Vorbehalte und kritische Bedenken, die im Volk von Mund zu Mund weitergetragen werden. Desinformation dagegen, sagt Zuckerman, versucht das Nachrichtenökosystem zu vergiften und ist schwierig bis unmöglich zu machen, irgendetwas zu glauben. Sie reduziert das Vertrauen in Institutionen aller Art und bringt Menschen dazu, der Politik entweder völlig zu entsagen oder sich starken Führern zuzuwenden. In der Vergangenheit waren wir mit ernsthaften Anfechtungen konfrontiert, auch was die Idee der Wahrheit an sich betrifft, schreibt der Philosoph Lee McIntyre in Post-Truth, einer 2018 erschienenen Abhandlung über unsere postfaktische Welt. Niemals zuvor aber hat man sich solche Anfechtungen derart offen als Strategie für die politische Unterwerfung der Realität zu eigen gemacht. Die Wahrheit wird nicht einfach in Zweifel gezogen. Dieser Zweifel ist ein Mechanismus zur Durchsetzung politischer Vorherrschaft. Touristen knipsen die Attraktion. Das blendend weiße Haus steht ganz still da. Man hört kein Gebrüll. Nicht einmal ein leises Twittern. His tweets are vindictive, seine Tweets sind rachsüchtig childish, und kindisch. To deliver a message, es geht darum, eine Botschaft zu verbreiten, die unwahr ist, aber widerhall bei den Leuten findet, die geglaubt wird. Wenn man sie nur oft genug wiederholt, wird sie wahr. No, I don't believe him. Ich glaube ihm nicht. The master of fake news. Er ist der Meister der Fake News. Nicht alle glauben dem mächtigen Mann hinter den großen Säulen. Es genügt, dass viele vieles nicht mehr glauben. Sich zornig abwenden von den Politikern, den Journalisten und allen Menschen mit anderen Ansichten. Ich bin bei ihm mit vielem nicht einverstanden. Ein junger Mann steht vor dem Zaun. Aber ich denke auch, dass die Nachrichtenmedien in diesem Land nicht immer ehrlich sind. Ich gebe ihm da, glaube ich, teilweise recht, obwohl ich sonst vieles, für das er steht, ablehne. Well, he is elected by the people. Die Leute haben ihn gewählt. The people have spoken. Das Volk hat gesprochen. Die Washington Post hat dem US-Präsidenten über 4000 Falschaussagen nachgewiesen. Seinen Anhängern ist das gleichgültig. Es geht längst nicht mehr um Wahrheit oder das bessere Argument. Es geht um Gefühl und Gefolgschaft. Sie machen schlechte Publicity gegen ihn. Warum darf er das nicht auch? Die Hälfte von dem, was die auftischen, ist doch genauso falsch wie manches von ihnen. Ein Texaner. Welchem Medium vertraut er? Fox News. Ich vertraue really trust anybody. I don't trust anybody. Sein Kumpel traut nur dem Mann im Weißen Haus. Yes, I do. He talks a lot about the media being fake news. Er verteidigt sich eben gegen den ganzen Schwindel. And so yes, I trust him. Ich vertraue ihm. He loves his country. Er liebt sein Land. Das sieht man. He loves his country. Es ist paradox. Die Faker rufen am lautesten Fake. Überall auf der Welt. Daryl West von der Brookings Institution in Washington, D.C. hat die Gefahr fest im Blick. Daryl West, Vice President of Governance Studies at the Brookings Institution. Er nennt es die Demokratisierung der Desinformation. It basically means anybody can engage. Im Kern bedeutet es, jeder kann jetzt Fake News machen. Früher war das Hightech. Weil aber Technologie heute dezentralisiert und demokratisiert ist, ist Fake ein Geschäft für jedermann. Früher war die Lüge das Monopol der Mächtigen, weil ihnen die Zeitungen und Sender gehörten. Heute sind fast alle Menschen auch Medium, dank ihrer weltweit vernetzten Laptops und Smartphones, dank Social Media und Datenflatrate. Die Herrschaft etablierter Medien ist längst gebrochen. Eine Untersuchung des Online-Magazins BuzzFeed zeigte, dass sich vor der US-Präsidentschaftswahl frei erfundene News auf Social Media weiter verbreiteten als seriöse Nachrichten von der New York Times oder der Washington Post. BuzzFeed, which is a failing pile of garbage. Basically, anybody can become a broadcaster. Im Grunde kann jetzt jeder Sender sein, jeder Nachrichten produzieren. Die alten Torhüter sind beseitigt. Informationen wurden demokratisiert. Demokratisiert, das klingt erst einmal gut. Sind Verwirrung und Verrohung der Preis, den wir für diese digitale Demokratisierung von Öffentlichkeit zahlen? Es ist furchterregend und keine Zukunftsmusik, sondern längst da. Wir haben es bei den letzten Wahlen erlebt. Und wir werden erleben, dass es weiter wächst. Der große Unterschied, es ist dank digitaler Technologie einfacher, ein sehr großes Publikum zu erreichen. Früher lief solche Propaganda von Mund zu Mund, vielleicht von Stadt zu Stadt. Jetzt kann man Desinformation sehr schnell, sehr weit verbreiten. Manche Kampagnen gehen um die Welt. Nur ein Fünftel der Amerikaner beziehen ihre Informationen noch aus Zeitungen, meldet das Pew Research Center. Aber 44% von Facebook. In the 2016 American presidential campaign, one of the famous examples was a DC pizza place. Eines der berühmten Beispiele während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 war die Geschichte von einem Pizzalokal in Washington DC. That was accused of harboring child molestation. Das angeblich Treffpunkt für einen Kinderschänderring war, zu dem auch Hillary Clinton und Mitarbeiter der Demokraten gehörten. Man kann sich vorstellen, wäre die wahr gewesen, hätte es ihre Kandidatur gesprengt. Tatsächlich war sie völlig falsch, wurde aber über das Internet weiter kräftig verbreitet. To the FBI. A lot of people on social media are looking through these Podesta emails and saying that they're actually containing code for child sex trafficking. Crooked Hillary Clinton. Oh, she's crooked, folks. She's crooked as a $3 bill. You know what? I've been saying... Okay, here's one. I've been saying... Just came out. Lock her up is right. Let's just beat her on November 8th. But you know what? Pizzagate. Eine super Verschwörung, die 2016 nach der Veröffentlichung gehackter E-Mails der Demokraten durch WikiLeaks schnell Gestalt gewann. WikiLeaks, I love WikiLeaks. Befeuert von immer neuen Gerüchten, Geheimsymbolen und kruden Theorien. Auf Facebook, Twitter, YouTube, bei 4chan, Reddit, Epoch Times, Breitbart und Infowars. They go to these pizza places. There's like satanic art everywhere. Pizzagate, as it's called. When we cover Pizzagate, we have covered it. We are covering it. And all I know is God help us. Leaked all the Pizzagate stuff. War Room. Infowars.com/show. Faktenchecker und seriöse Medien hatten die Pizzagate-Story längst als freie Erfindung entlarvt. Es nützte nichts, im Gegenteil. Es feuerte die Verschwörungstheoretiker weiter an. Im Netz kursierten Fotos von geheimen Kammern und vermeintlichen pädophilen Symbolen, Karten des Lokals und der Umgebung angeblich verbunden mit unterirdischen Tunneln. Aus einer Bilanz des Investigative Fund. Es brauchte eine Kombination von einfachen Bürgern, Online-Aktivisten, Bots, Cyborgs, ausländischen Agenten und lokalen politischen Funktionären, um die Pizzagate-Verschwörung zu kreieren und zu verbreiten. Bald wurden Lokale und ein Buchladen in der Nachbarschaft bedroht. Die Anrufe wurden immer mehr, verstopften unsere Leitungen. Sie sagten, wir gehörten zu diesem Kindersexring. Zwei Anrufer drohten mir, den Kopf abzuschießen. Der vermeintliche Schauplatz Comet Pizza an der Connecticut Avenue in Washington, D.C. Ein eher durchschnittliches Pizzalokal. Familienfreundlich, im Hinterzimmer wird Ping-Pong gespielt. Auch die Tische vorne sind wie Tischtennisplatten bemalt. Das Personal ist nicht befugt, Auskünfte zu geben. 28-year-old Edgar Welch was arrested in Washington Sunday afternoon outside Comet Ping Pong, a popular family pizza parlor. Fest steht, am Nachmittag des 4. Dezember 2016 stürmte Edgar Madison Welch, 29, bewaffnet mit einem Sturmgewehr, einem Revolver und einem Klappmesser das Restaurant, feuerte mindestens einen Schuss ab und begann, die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Der Ex-Feuerwehrmann war aus seiner Heimat Salisbury, North Carolina, 350 Meilen gen Norden gefahren, um in der Hauptstadt persönlich nach dem Rechten zu schauen und all die versklavten Kinder aus den dunklen Katakomben zu befreien. Er löste eine Panik und einen Großeinsatz der Polizei aus. Er fand nichts. Verletzt wurde niemand. Im Juni 2017 wurde Welch zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Er bedauerte seine Tat. Der harte Kern der Verschwörungstheoretiker hält ihn seither für einen von Mainstream-Medien bezahlten Schauspieler. Glaubt weiter fest an Pizzagate. Ein postfaktisches Beharren. Forschungen des Kognitionspsychologen Steven Lewandowski an der Universität Bristol zeigen, dass Menschen weiter an Informationen glauben können, selbst wenn sie begriffen haben, dass diese falsch sind. Wir haben es mit einer systematischen Kampagne zur Aushöhlung der Wahrheit zu tun, sagt Lewandowski in einem Podcast der Universität Melbourne. This is a systematic campaign to erode the notion of truth. And if we look at history, and we trust Hannah Arendt, as I very much do, then that is a precursor to totalitarianism and authoritarianism. Wenn wir die Geschichte betrachten und Hannah Arendt vertrauen, wie ich es tue, ist dies ein Vorbote des Totalitarismus und des Autoritarismus, weil Wahrheit der Faktor ist, der die Mächtigen in Schach hält. So if you undo the concept of truth, then all you have left are people in power who are just lying the loudest and who can do what they want. Wenn man das Konzept der Wahrheit zerstört, hat man es bald nur noch mit den Mächtigen zu tun, die am lautesten lügen und tun, was ihnen gefällt. Er hat mitgezählt. Donald Trump begann mit etwa 4 Falschinformationen pro Tag. Inzwischen ist er bei 6. What the hell is going on? I mean, another example that took place during that campaign was a false story that Pope Francis had endorsed Donald Trump for president. Ein anderes Beispiel während dieses Wahlkampfes war eine gefälschte Geschichte, die behauptete, dass Papst Franziskus die Kandidatur Donald Trumps unterstützt. Die Geschichte von Papst Franziskus kam von weit her, aus Veles, Mazedonien. Ein Städtchen, das Ende 2016 als Stadt der Lügner Furore machte. Die Jugend von Veles dichtete auf über 100 Fake-Seiten mit Namen wie usconservativetoday.com oder dailyinterestingthings.com, inspiriert von ultrarechten Publikationen wie Breitbart News. Es war ein digitaler Goldrausch, Wahrheit spielte keine Rolle. Die Artikel sollten einfach möglichst schnell möglichst viele Leser anlocken. Mancher Dichter fuhr bald BMW. Ihr Lehrer Mirko Czesłkowski, Betreiber einer Internet-Marketing-University. Im Moment spezialisiert sich mein Unternehmen darauf, die Flotten von Transportfirmen in den USA zu stärken. Czesłkowski, ein bekennender Autonarr, ist in Skopje erreichbar. Hat Donald Trump ihn ins Weiße Haus eingeladen? Nein. Ich habe keinen Kontakt zu ihm oder zu irgendjemandem in seinem Team. Es war einfach purer Zufall, dass wir ihm geholfen haben. Meine Studenten waren nur an dem Geld interessiert, das durch die Anzeigen hereinkam. Über Googles Anzeigenservice, der inzwischen Milliarden Werbegelder verteilt. Ich freue mich für meine Studenten. Es war eine tolle Lektion für sie. Das sind junge Leute, Anfang 20. Das war für sie ein großartiger Start ins Leben. Und für mich war es kostenlose Werbung. Seine Internet-Marketing-University gibt es immer noch. Werbeslogan: Baue deine Facebook-Seite und mache auf einfachste Art Geld. Im Moment haben wir über 1000 mazedonische Studenten und auch einige hundert aus anderen Ländern. Und wir machen überhaupt keine Werbung. Czesłkowski behauptet, Facebook-Seiten mit zusammen 15 Millionen Fans geschaffen zu haben. Seine Zöglinge, sagt er, kommandierten sogar über 20 Millionen Anhänger. Es gibt in jeder Industrie so viel Fake News. Es ist so schwer festzustellen, was Fake ist und was nicht. Fake News gibt es auf der ganzen Welt, besonders in der Politik. Klickfabriken. Eine Industrie. Klicks, Likes und Lobeshymnen kann man heute kaufen. In Bangladesch und Mexiko, in Pakistan, Hongkong und auf den Philippinen. Für den Bruchteil eines Cents. And the leaks are absolutely real. The news is fake. Zuerst waren es die Glücksritter, die ihre Fakes offenbarten. I've been doing it now about 5 or 6 years. Paul Horner, ein Serienfälscher aus Phoenix, Arizona, outete sich auf CNN. Es ist doch ziemlich offensichtlich, dass das Zeug, was ich schreibe, politische Satire ist. Seine überspannten Stories mit prominenten Namen und scheinbar authentischen Fotos garniert, erreichten ein Millionenpublikum. Er gab vor, der öffentlichkeitsscheue Künstler Banksy zu sein, schuf eine Partnerbörse für Krieger des Islamischen Staates, ISISSingles.com. Vor allem Trump-Anhänger waren außer Rand und Band. Obama unterschreibt Verfügung, die den Fahneneid im ganzen Land verbietet. Obama eröffnet trotz Finanzsperre mit eigenem Geld ein Moslem-Museum. Selbst Trumps Sohn Eric verlinkte Werke von Horner, der auf Facebook mit einem T-Shirt posierte. Aufschrift: Jesus starb für dich, Trump lebt für dich. Horner starb 2017 im Alter von 38 Jahren. Trump-Fans waren auch für zwei Teenager in Ontario, Kanada, eine gute Geldquelle. Jaman Abu Bait und Dari Adebanjo. Sie schufen die Fake-Website Hot Global News. Ihre erste Erfolgsstory entstand während des Schulunterrichts. Justin Trudeau will Marihuana-Läden in allen Städten Kanadas eröffnen. Per Smartphone mit einem leicht bearbeiteten Foto. Google, so Abu Bait, schrieb ihm sofort 900 kanadische Dollar Werbeeinnahmen gut. Die New York Times schließlich präsentierte Anfang 2017 die Geschichte von Cameron Harris, einem blutjungen Republikaner aus Maryland, der mit seiner Christian Times einen Scoop landete. Zehntausende gefälschte Stimmzettel für Clinton in einem Lagerhaus in Ohio entdeckt. 6 Millionen Leser sollen die Enthüllung angeklickt haben. Harris investierte $5 für die Domain, kassierte angeblich an die $1,000 pro Stunde. Bei Google hatte Harris ein Foto von Wahluhren gefunden und flink montiert. Mit einem halben Dutzend eigens geschaffener Facebook-Seiten katapultierte er seine Story in den Trump-Kosmos. Ich sorge mich weniger um die verrückten Einzelgänger, die aus ihren Schlafzimmern oder auch Wohnzimmern heraus operieren, weil es ihnen schwerfällt, ein wirklich großes Publikum zu erreichen. Was einen beunruhigen muss, sind systematische Desinformationskampagnen, die Millionen von Wählern oft in kürzester Zeit erreichen können. Und die werden meist von Regierungen und Interessengruppen organisiert, die eine Wahl beeinflussen wollen. Es braucht eine ganze Menge Leute, um so etwas loszutreten. Und doch gibt es so etwas wie eine Schwarmwirkung der Verschwörer. Ein Zusammenspiel, eingeübt in Jahren stetig wachsenden Zorns. Die rechten US-Talkradios etwa leben seit bald einem Vierteljahrhundert von der lauten Wiederholung weniger Aufregerthemen, garniert mit haarsträubenden Deutungen, Anschuldigungen und Drohungen. Sie werden auch auf Fox News und einer Unzahl rechter Blogs und Webseiten verbreitet, auf Facebook, Twitter, Instagram gespiegelt. Oft ist vom Endkampf die Rede. Die apokalyptische Sirene heult. Die Medien sind sowas wie das Würztier für die Befindlichkeit einer jeweiligen Gegenwart, sagt die Historikerin Ute Daniel. Sie hat das Selbstbild, das sich Gesellschaften in ihren Medien machen, über lange Zeitspannen untersucht. Das ist ein neuer Zeitgeist, wie man früher gesagt hätte, eine Grundstimmung, in der jetzt viele Menschen, die früher nie sowas gesagt hätten und sich politisch oder über Medien nie geäußert hätten, das Gefühl haben, sie sind Teil einer größeren Bewegung. Das ist der Unterschied zu früher. Und in dem Moment, wo man sich als Teil eines entstehenden Mainstreams fühlt, sagt man auch ganz andere Dinge und mit einem ganz anderen Furor. Und das ist sicherlich ein neues gesellschaftliches Phänomen, dass es so aussieht, als bilde sich da eine neue Mehrheit. Ob es eine wird, liegt an uns allen. Alexandre Alaphilippe. Brüssel, Rue de la Cible. Je suis cofondateur du EU Disinfolab. Ich bin Mitbegründer des EU Disinfolab. Ça, c'est hyper intéressant. Das ist interessant. Alexandre Alaphilippe tippt auf seinem Laptop herum. Pendant la campagne présidentielle. Das war während der französischen Präsidentschaftswahl. 2017. Ça, il y a eu un certain nombre de rumeurs et puis on l'a regardé. Da gab es eine Menge Gerüchte. Je sais pas si vous vous souvenez de celle-là. Und hier kann man sehen, wie sie sich verbreiteten. Emmanuel Macron était financé par Arabie. Hier zum Beispiel hieß es, Macron werde von Saudi-Arabien finanziert. Das begann ganz schlicht. Alaphilippe ruft eine Grafik auf. En fait, il y a un beau jour, on constate qu'il y a. Eines Tages stellten wir fest, dass auf Twitter eine Quelle zirkuliert, die kräftig geteilt wurde. Et ce site internet s'appelle lesoir.info. Lesoir.info. Lesoir.info, ça ressemble beaucoup à Le Soir, le journal Le Soir. Le Soir, da denkt man sofort an die Zeitung in Belgien, nur dass deren Adresse lesoir.be ist. Alles sah auch genauso aus. Das Wetter war dasselbe, die Überschriften, die Börse, alles gleich. Ein Klon. Bis auf eine kleine Information. Emmanuel Macron sei der bevorzugte Kandidat von Saudi-Arabien. Und er werde nun offiziell von Saudi-Arabien finanziert. Am 2. März 2017 wurde dieser Fake von Marion Maréchal Le Pen, Nichte der rechten Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, getwittert. Empört fragte sie: 30% von Macrons Wahlkampf von Saudi-Arabien finanziert? Binnen Minuten wurde dieser Tweet über 200 Mal geteilt. Und uns hat natürlich interessiert, woher kommt das? Cette information est arrivée und wie kam das zu Marion Maréchal Le Pen? Sie suchten auf Twitter die ersten Konten, die diese Nachricht verbreitet hatten. On a trouvé, ben, des comptes. Alors, il y en a une qui s'appelait Lina Vincent, il y en a une qui s'appelait Gabriel Blanc, l'autre qui s'appelait John Smith. Wir stießen auf Namen wie Lina Vincent, Gabriel Blanc und John Smith. Merkwürdige Konten, zum Teil nur geschaffen, um diese Nachricht zu twittern. EU Disinfolab ist eine Nichtregierungsorganisation. Stolz zeigt Alaphilippe mir seine Grafiken. Sie sehen ein wenig wie Sternkarten aus. geschaffen von einem Algorithmus, den die Forscher auf Twitter loslassen. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il regarde quelles sont les interactions. EU des InfoLab analysiert, wer mit wem interagiert und gruppiert die Leute mit der stärksten Interaktion zusammen. Solche Karten sind ein Versuch, das Schema zu verstehen, zu visualisieren, wie Desinformation verbreitet wird. Während des französischen Präsidentschaftswahlkampfes machten russische Staatsmedien wie RT, das einstige Russia Today, und Sputnik keinen Hehl daraus, dass Marine Le Pen ihr Liebling ist. Emmanuel Macron kam vielfach unter Feuer. Auf dem Verschwörungskanal 4chan tauchten Dokumente auf, die beweisen sollten, dass Macron Geld auf den Bahamas bunkere. Sie wurden bald als Fälschung entlarvt. Untersuchungen zeigten, dass auf der Rechten bei manchen Kampagnen bis zu 1800 Twitter-Konten aktiviert wurden, um per Trending-Topic maximale Wirkung zu schaffen. Im Fall des Saudi-Fakes ist Alaphilippe vorsichtig mit Zuschreibungen. Wenn ich mir die öffentlichen Daten anschaue, würde ich sagen, das ähnelt einer Aktion nach iranischem Muster. Im Kampf gegen Fake falle der Zivilgesellschaft die Schlüsselrolle zu. Weil weder große Tech-Konzerne darüber entscheiden dürfen, was wahr und was falsch ist, noch Regierungen. Die Antwort muss die Gesellschaft geben. Wie erklärt er sich den Siegeszug des Fake? Früher gab es den Dorftrottel, der glaubte, die Erde sei eine Scheibe oder ähnliches. Man wusste, den lässt man in Ruhe, der tut keinem was. Heute aber reden die Dorftrottel miteinander und verstärken sich gegenseitig. Das sind Dinge, die wir in vielen Ländern beobachten. Falsche Unterstützungserklärungen, falsche Nachrichten, fabrizierte Videos. Das alles ist Teil des Phänomens Fake News. Im arabischen Frühling galten soziale Medien noch als Plattform der Demokratie, als Katalysatoren einer besseren Welt. Inzwischen, spätestens seit dem Brexit, dem Wahlsieg Trumps und dem Aufmarsch der AfD, gelten sie eher als die Multiplikatoren von Boshaftigkeit und Hass. Wer die besten Faker sind, schwer zu sagen. Die Russen haben 2016 sicher einen guten Job gemacht. Moskau, Ulitsa Borowaja, die Zentrale des Staatssenders RT. Der grau-grüne Gebäudekomplex fällt schon von Weitem auf, wegen der vielen Satellitenschüsseln auf den Dächern. Auf dem großen Parkplatz viele Fahrzeuge im RT-Design. Selbst auf der Schranke prangt der Firmenslogan Question More, frag mehr. Die Wachleute schauen misstrauisch. RT-Star Peter Lavelle hat mich eingeladen. Peter. Nun steht er hinter der Einlasskontrolle und schimpft, ich sei zu spät. Am Morgen hatte er unseren Termin vorverlegt, per E-Mail. Die hat mich nicht mehr erreicht. Lavelle geht gleich auf Sendung. Nervös verschwindet er, rauscht von dannen. Mein Chipkärtchen bekomme ich trotzdem. Auf der Suche nach Lavelle streife ich durch die Flure, vorbei an der spanischen, der französischen, der deutschen Abteilung. In den Fluren hängen Fotos von Reportageeinsätzen in aller Welt. Wo steckt Lavelle? Ein junger Mann erbarmt sich meiner, führt mich über den Hof zum Studiotrakt. Mein Kärtchen öffnet auch hier alle Türen. Mein Passepartout. Das Studio wirkt hochmodern. Peter Lavelle rauscht herein. Der US-Amerikaner trägt ein grau kariertes Jackett mit einem giftgrünen RT-Button, weißes Hemd und Fliege. Er übt sein Intro. Die resolute Regisseurin teilt die Kameras zu. Mark, deine Kamera ist Nummer 1. Nein, deine Kamera ist heute die fliegende Kamera. Okay, Jungs, ich will mich heute wirklich auf Syrien konzentrieren. Ich werde in die Regie verfrachtet. Lavelles Sendung Crosstalk ist ein Flaggschiff von RT, dreimal wöchentlich auf Sendung. Meist sind die Gäste per Satellit zugeschaltet. Sonntags trifft man sich im Moskauer Studio unter Freunden. Lavelle starrt durch seine runde Brille auf den Teleprompter. Das Intro zeigt ihn als Schattenriss vor Demonstranten und Soldaten. Vor der Freiheitsstatue, dem kollabierenden Saddam-Denkmal und anderen Ikonen. Ein kühler Betrachter des heißen Weltgeschehens. Der Schatten tritt näher, wird zum Bild, scharf, farbig. Lavelle rückt seine Fliege zurecht. Hallo und willkommen bei Crosstalk, wo alles bedacht wird. US-Präsident Donald Trump hat eine 180-Grad-Wende in Syrien gemacht. Wie kam es dazu? Warum jetzt? Und was kommt danach? Zu Gast sind Max Leboda, der als Sicherheitsanalytiker vorgestellt wird, Glenn Deason, Gastgelehrter an der Higher School of Economics in Moskau, und Dimitri Babitsch, ein kampfeslustiger Kollege von Sputnik International. Es ist klar, dass die Syrer Frieden wollen. Sie sind erschöpft. Sie haben keinen Mut mehr, keine Lust mehr auf Krieg. Sputnik ist der freche Joker der russischen Staatsmedien. Zugleich Nachrichtenagentur, Webportal und Radiosender. In 31 Sprachen. Harte Politik und Hundewelpen-Videos, gewürzt mit Verschwörungstheorien. Gern geteilt von Rechtspopulisten in aller Welt, wie auch von russlandfreundlichen Linken. Dänen drohen 12 Jahre Knast für pro-russische Meinungen. In Lettland ist Hitler populärer als Harry Potter. Trotz Aus bei Bayernwahl, Linke ist Wahlsieger. RT gibt sich seriöser, staatsmännischer. Aber auch hier hat der Kreml immer recht. Bei Crosstalk geht es meist ums große geostrategische Ganze. Russland ist zurück als Sicherheitslieferant. Egal, ob man aus Ägypten oder Jordanien kommt, wenn man Sicherheit in der Region will, muss man jetzt einen Flug nach Moskau buchen. Ich brauche ein Glas Wasser. Jemand hat mein Wasser gestohlen. Mark, vergiss China nicht. Schon beginnt die zweite Runde. Mark nimmt sich die Amerikaner vor. Sie sind auch unfähig, eine Niederlage gegen Russland zuzugeben. Obama hat ja damit angefangen, wirft Max Leboda ein. Trump findet, Lavelle sei in den USA rundum bedroht. Beide Seiten auf höchster Ebene wollen Präsident Trump scheitern sehen, in allem. Selbst wenn das gegen die Interessen der Vereinigten Staaten ginge. Sie reden wie Männer, die glauben, Bescheid zu wissen. Mit einer Mimik und Gestik, die man auch in Washington oder Berlin Mitte finden könnte. Überall, wo Wichtigkeit die Leitwährung ist. Sie fühlen sich nicht als Faker. Unsere Zeit ist rum. Ich hoffe, unsere Zuschauer haben dieses erweiterte Programm genossen. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Bleiben Sie Crosstalk treu. Thank you all. The subcommittee will come to order. Capitol Hill, Washington, D.C. Here's sort of the order of battle today. I'll make an opening statement. Senator Whitehouse, I think Senator Feinstein would like to make one. And Ende Oktober 2017 werden Vertreter von Facebook, Twitter und Google vor Ausschüsse des US-Kongresses zitiert. Müssen unter Eid darüber aussagen, wie Russland ihre Plattformen nutzen konnte, um Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2016 zu nehmen. Als erstes im Unterausschuss Verbrechen und Terrorismus. Facebook räumte ein, dass über 100 Millionen User Fake News aus dem Reich der russischen Internet Research Agency zu Gesicht bekamen. Die Internetforschungsagentur, englisch IRA abgekürzt. Eine Trollfabrik in St. Petersburg, wo viele hundert Mitarbeiter die sozialen Medien mit Kreml-konformer Propaganda und Desinformation befüllt haben sollen. Als Finanzier gilt Jewgeni Prigoschin, Inhaber eines Catering-Konzerns, der mit Staatsaufträgen reich wurde. Prigoschins Spitzname: Putins Koch. Er gilt auch als Sponsor einer Privatarmee namens Gruppe Wagner, die auf der Krim, in der Ostukraine, Zentralafrika und Syrien aktiv wurde. Die Forschungsagentur war zwischen Sommer 2015 und Sommer 2017 hochaktiv. Wir haben Fake-Konten entdeckt, die mit der IRA in Verbindung stehen. Sie zahlten etwa $100.000 für mehr als 3.000 Anzeigen auf Facebook und Instagram. Unsere Analyse zeigt zudem, dass diese Konten diese Anzeigen nutzten, um für rund 120 von ihnen erstellte Facebook-Seiten zu werben, die etwa 80.000 Inhalte veröffentlichten. Twitter teilte mit, man habe rund 37.000 Konten mit Russland-Verbindungen identifiziert, die in den Monaten vor der Wahl an die 1,4 Millionen Tweets abgesetzt hätten. Darunter offene Wahlbehinderung. Clinton-Anhänger wurden auf Englisch und Spanisch aufgefordert, online, per Telefon oder SMS zu wählen, was unmöglich und ungültig ist. Google sagte aus, russische Trolle hätten über 1000 Videos auf YouTube hochgeladen. Facebooks Chefsyndikus Colin Stretch setzte auf Pathos. Unsere Teams kommen jeden Tag zur Arbeit, um diesen Herausforderungen frontal zu begegnen. Twitter-Syndikus Jean Etchett zeigte sich tief besorgt. Wir sind bekümmert von Berichten, dass die Macht von Twitter von einem ausländischen Akteur missbraucht wurde, um die US-Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen. Google-Sicherheitschef Richard Salgado gab sich empört. Staatlich geförderte Angreifer sind besonders bösartig. Sie sind gut ausgestattet, raffiniert, geduldig und oft, mit Absicht, schwer zu entdecken. Der Spott war beißend. Senator Al Franken konnte kaum an sich halten. Herr Stretch, wie hat es Facebook, das stolz darauf ist, Milliarden von Daten zu verarbeiten und diese sofort in persönliche Links für seine Nutzer zu verwandeln, geschafft, nicht die Verbindung herzustellen, dass eine Wahlwerbung, die in Rubel bezahlt wurde, aus Russland kommt? Der Facebook-Mann schien peinlich berührt, versprach, tausende neue Stellen zu schaffen. Die Online-Konzerne geraten zunehmend unter Druck. Sie stellen zusätzliches Personal ein, um Hassposts zu löschen und Falschnachrichten zu überprüfen. Sie versuchen, die Schwarmintelligenz ihrer Nutzer zu mobilisieren. Weltweit gründen sich Organisationen, die versuchen, das Geschäft mit Falschmeldungen zu stoppen. Doch die Entlarvung von Fake News, so löblich und ehrenhaft sie ist, wirke nur begrenzt, meinen Kenner der Materie. Studien zeigen, dass Fakes sich im Netz weit schneller verbreiten als echte Nachrichten. Wenn sie ein, zwei, drei Tage brauchen, um eine Falschnachricht zu entlarven, haben sie schon verloren. Dann haben vielleicht schon 1 Million Menschen diese Nachricht konsumiert. Erkundungen in den Echokammern des Netzes zeigen, dass Richtigstellungen bei Nutzer, die starren Glaubens sind, eher einen Gegeneffekt auslösen und den Glauben an die Lüge noch verstärken. I own nothing in Russia. I have no loans in Russia. I don't have any deals in Russia. Es waren nicht nur die Russen. Eine Analyse der Oxford University kam zu dem Schluss, dass Wähler in 11 relevanten Wechselwählerstaaten in den letzten 10 Tagen vor der Wahl 2016 mehr Fake News, Junkmails und höchst einseitige Informationen erhielten als verlässliche, professionell hergestellte Nachrichten. Für das Micro-Targeting, die zielgenaue Bearbeitung von Wählern, stand die Firma Cambridge Analytica parat, die sich, wie der Guardian berichtete, seit einem Vierteljahrhundert auf Wahlmanagementstrategien und Informationsoperationen versteht. Bis nach Pakistan und auch beim Brexit hilfreich war. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, sein Förderer, der Milliardär Robert Mercer und seine Kampfmaschine Steve Bannon hatten früh auf eine Datenoffensive gesetzt. Am Ende berichtete das US-Magazin Forbes, bestimmte die Datenoperation alle Entscheidungen. Reisen, Spendensammlungen, Werbung, Kundgebungsorte. Selbst die Themen und Reizworte der Wahlkampfreden. Als im März 2018 bekannt wurde, dass Cambridge Analytica sich bei Facebook mit Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern versorgen konnte, fiel Facebooks Börsenwert um weit über $100 Milliarden. Facebook-Chef Mark Zuckerberg bekam im April 2018 einen Einlauf in Washington und streifte das Büßerhemd über. Wir haben unsere Verantwortung nicht weit genug gefasst. Das war ein großer Fehler und es war mein Fehler. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. Zurück in Moskau. Nach der Crosstalk-Sendung in den Studios von RT stehen die Diskutanten noch beieinander. Glenn Deason wartet an der Tür zum Hof. Es war sein erster Auftritt. Zufrieden? Oh ja, ich war noch nie hier. Eine Jungfrau. Mein Zugangskärtchen funktioniert einwandfrei. Dem Geostrategen aber versperrt die Drehschranke den Weg. Peter, du musst uns durchlassen. Ihren Pass. Sie müssen ihre Ausweise zeigen. Dimitri Babitsch von Sputnik läuft einfach durch, wird zurückgerufen. Hey, der Pass. Dimitri ist öfter hier als die meisten Angestellten. Gemächlich nimmt der Wachmann den Pass entgegen, prüft ihn umständlich. Ich muss gestehen, ich bin ein ehemaliger Liberaler. Ich habe in den 90ern für die Moskau News gearbeitet. Auf einem US-Atomwaffenstützpunkt ist die Sicherheit weniger streng. Max Leboda kennt sich da aus. In einem anderen Leben hat er bei der US-Navy Atomreaktoren betrieben. Ich lebe seit 20 Jahren hier, bin verheiratet und oft in Peters Show, jeden Sonntag. Wir laufen durch einen kleinen Park zum Einkaufszentrum Semjonowskaja. You saw what we do. Du hast ja gesehen, was wir machen. Wir brauchen immer nur einen Take. Einige Shows hier, ich nenne keinen Namen, brauchen 8 Stunden. Wir machen einen Durchgang und fertig. Und wir genießen es. Es macht Spaß. Crosstalk ist sehr autonom. Wir haben mit RT sonst nicht viel zu tun. Ich gehe da 3x die Woche hin, mache 3 Sendungen, gehe nach Hause. Mein Boss gibt mir alle Freiheiten. Ich mache, was ich will. Es ist sehr, sehr einfach und sehr unabhängig. Du hast die sogenannte freie Welt verlassen, um frei zu sein. Also ich sage, was ich will. Es ist sicher kein Geheimnis, dass sie mögen, was ich sage. Das ist einer der Gründe, warum sie mich mögen. Da soll sich keine Illusionen machen. Das Quartett läuft durch einen kleinen Park. Genießt einen Augenblick die Sonne. Wir sind die Ideologen. Wir sind die Ideologen. Das heißt, wir haben einen ideologisch schlüssigen Blick auf die Welt. Peter Lavelle ist sehr enttäuscht von Angela Merkel. Sie hatte das Schicksal in Griffweite. Aber diese Einwanderungsgeschichte war ein komplettes Desaster. Griechenland war ein Desaster. Ukraine, ein Desaster. Es gab nur eine Person in Europa, die den Ausschlag hätte geben können. Und sie hat jedes Mal versagt. Sie ist ein Schoßhündchen. Obama hört mein Telefon ab. Ach, das ist in Ordnung. Wir sind Freunde. Seit Jahren meistern Mark und Peter diese Auftritte gemeinsam. Sie haben etwas von einer Gang, die Checker-Gang. Wir liegen oft erstaunlich richtig. Wir streiten mit jedem anhand der Fakten, jederzeit. Anders als unsere ideologischen und politischen Gegner kennen wir auch deren Argumente. Wie unsere Westentasche. Wir sind alle Ex-Linke. Ich hatte eine Mao-Mütze, als ich an der Uni war. Die Truppe eilt über eine Kreuzung in das Einkaufszentrum Semjonowskaja. Babitsch verabschiedet sich. Die anderen 3 wollen speisen im BB-Grill. Peter nimmt auf einer Bank vor dem Restaurant Platz. Seine rote Fliege leuchtet. Du sprichst mit Peter Lavelle in Moskau. Heute ist der 9. September 2018. I was born in Needham, Massachusetts. Ich wurde in Needham geboren, a small town outside of Boston. Einer Kleinstadt in der Nähe von Boston. Jahrgang 1961. Weitere Stationen: Indiana, Colorado, Kalifornien. Anfang der 1980er ging Lavelle nach Polen. I came to Russia in spring of 1998. Ich kam im Frühjahr 1998 nach Russland. Da habe ich für die Alpha Bank gearbeitet, damals Alpha Capital. Habe Aktien analysiert. Ich war nicht sehr gut, wurde aber gut bezahlt. Bis bald darauf die Finanzkrise kam. Er war froh, bekam eine schöne Abfindung in kostbaren Dollars, blieb, wurde Journalist. Da war ich sehr schnell ziemlich arm. Bis sich Russia Today meldete, 2005. Dort machte er schnell Karriere, als Interviewer und Kommentator. Bald auch als Programmmacher. Ich habe nie damit gerechnet, hier zu bleiben. Aber jetzt ist es meine Heimat. Was meint er mit konservativ? Ich bin ein Traditionalist. Ich glaube an Familie, an Eigenverantwortung. Nicht daran, dass die Regierung unsere Probleme lösen soll. Ich glaube nicht an die Förderung von Minderheiten, auch nicht an erzwungene Gleichheit. Das ist autoritär. Die Sowjetunion hat das praktiziert. Sie ist gescheitert. Mao ist damit gescheitert. Pol Pot ist damit gescheitert. Nun redet er genau wie ein guter Christdemokrat. Es sei ja typisch links, sagt er noch einmal, Gleichheit zu erzwingen. Das endet stets in Trümmern und Elend. Wer fälscht am meisten? Blitzschnell dreht er die Frage um. Vielleicht ist die Frage eher, kann man irgendeinem westlichen Medium glauben? Ich nicht. Ihre Mission ist es nicht, die Wahrheit zu sagen. Ihre Mission ist es, den Status quo aufrechtzuerhalten und ihre eigenen Interessen zu wahren. Er arbeitet für einen Fernsehsender, der vom russischen Staat betrieben wird. Vom Staat finanziert, wie die Deutsche Welle, Al Jazeera, France 24, die BBC. Verstehst du? Ich empfinde mich nicht als Werkzeug. Niemals hat jemand auf mich Druck ausgeübt, etwas Bestimmtes zu sagen. Ich entscheide über die Themen und die Gäste meiner Programme. Es gibt da keinerlei Einmischung. Er sagt, er könne wohl nie in die USA zurück. Ich bin persona non grata im eigenen Land. Bestenfalls würde ich einen Job in einem durchgehend geöffneten Schnapsladen finden. Okay. Downtown Washington an einem schwülen Sonntagnachmittag im August 2018. Rechtsradikale wollen zum Weißen Haus marschieren, Donald Trump huldigen. Das Land ist erregt, die Hauptstadt im Ausnahmezustand. Überall Absperrungen, Polizeikräfte, Hubschrauber, tausende Gegendemonstranten. Und dann erscheint nur ein Häuflein, vielleicht zwei Dutzend Leute. Beamte schirmen sie ab. Bis ein Paar in die Menge der Gegendemonstration drängt. Mittelalt, weiß, recht korpulent. Beide tragen T-Shirts mit der Aufschrift Trump 2020. Sie genießen die empörten Rufe der Gegendemonstranten, geben Interviews, probieren eine Art Siegerpose, filmen sich dabei mit ihren Smartphones. Dann steigt das Duo in einen weißen Van und braust davon. Wahrheit ist für die, was ihnen nützt und sie davor bewahrt, sich ihren Ängsten zuzuwenden. Nach der Demo in der U-Bahn treffe ich Shannon Martinez, Mitte 40. Auf ihrem T-Shirt die Aufforderung, frag mich was. Vor 25 Jahren war sie selbst rechtsradikal, ein White Power Skinhead mit Nazi-Gruß, Konföderiertenflagge und sonstigem Schmuck. Eine Menge Amerikaner haben wirklich Angst. Aber wir sind waffentragende John Wayne-Fans. Furcht ist da nicht im Angebot. Keine Option. Wir manipulieren lieber die Tatsachen, als uns die Gründe für die Polarisierung der Gesellschaft anzugucken. Ihre Echokammer damals, sagt sie, funktionierte noch ohne Social Media, war sozusagen physisch. Doch galt das gleiche Prinzip, Ausschließlichkeit. Sobald ich dazugehörte, hatte ich mit sonst niemandem mehr Kontakt. Ich war im ganzen Land unterwegs, rauf und runter und überall. Immer nur mit anderen Skinheads und weißen Rassisten. Das war eine Art eindimensionales Leben. Du wirst immer isolierter, schaffst dir deine eigene Wahrheit und suchst dir Leute, die diese Wahrheit, deinen Status quo, niemals anzweifeln. Facebook funktioniere ganz ähnlich, meint Martinez. Es bringt dich mit jenen zusammen, die dich nicht viel fragen. Indien ist mit rund 200 Millionen Usern der größte Markt des zu Facebook gehörenden Messenger-Dienstes. WhatsApp wird hier auch als Nachrichtenquelle und für Massenpropaganda genutzt. In Tamil Nadu brach am Freitag Panik aus, nachdem auf WhatsApp Falschmeldungen zirkulierten, mit denen die Menschen aufgefordert wurden, ein Auge auf Einwanderer zu werfen, weil diese zu einer Gruppe von Kinderhändlern gehörten. Innerhalb von 24 Stunden verloren zwei Menschen ihr Leben. Seit 2015 nehmen in Indien Morde aufgrund von Falschnachrichten auf WhatsApp und in sozialen Medien rapide zu. Es reicht das Gerücht, jemand habe eine Kuh geschlachtet. Vocês verão umas forças armadas altivas. In Brasilien bezieht fast die Hälfte der Bevölkerung ihre Nachrichten via WhatsApp. Der Siegeszug des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro wäre ohne die App nicht denkbar gewesen. Gefördert auch von Unternehmern, die hier Schmutzkampagnen gegen Bolsonaros Rivalen in Auftrag gaben. Was uns bevorsteht, ist, denke ich, die Kombination von sozialen Medien, Bots und künstlicher Intelligenz. Diese Kombination wird es möglich machen, Botschaften zielgenau zu formulieren und zu verbreiten und eine enorme Menge Menschen in sehr kurzer Zeit zu erreichen. Soziale Medien werden dabei die Plattform für die Verbreitung liefern. Die Bots und die künstliche Intelligenz werden es möglich machen, die Verbreitung von Desinformation zu automatisieren. Twitter schätzt, dass längst Millionen seiner Konten von Bots, also automatisiert, betrieben werden. Das Forschungsprojekt für Computerpropaganda Research Project an der Universität Oxford, das Manipulationskampagnen auf sozialen Medien in 48 Ländern untersuchte, kam zu dem Schluss: Eine wachsende Zahl politischer Parteien bezahlt PR-Firmen und Datenanalytiker, um Desinformationen zu streuen, Bot- und Trollkampagnen zu starten, Suchergebnisse zu optimieren und Wahlverhinderung zu betreiben. Große Ausgaben für solche Privatfirmen sind inzwischen gängige Praxis, sowohl in westlichen als auch noch jungen Demokratien. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Es ist die Polarisierung innerhalb der Gesellschaft, die es so einfach macht, Desinformationen zu verbreiten. Wenn wir uns alle lieben würden, auch unseren Gegnern trauen würden, wäre es schwierig, höchst negative Behauptungen über einen Gegner zu verbreiten. Washington. Ein Mann blickt durch den Zaun vor dem Weißen Haus. Das treibt die Politik zurück auf den Spielplatz, wo du andere anbrüllen, piesacken und schikanieren kannst. Er scheint zu denken, das sei okay. Das ist es überhaupt nicht. Diese ganze Welt ist doch auf Lügen gegründet. Was ist Lüge? Was ist Wahrheit? Der US-Amerikaner Darrell West blickt wenig frohgemut in die Zukunft. But when you look historically, oftentimes when societies have been divided, it takes some big disaster to bring people together. Wenn man sich die Geschichte anschaut, braucht es, wenn eine Gesellschaft derart gespalten ist, oft eine große Katastrophe, um die Menschen wieder zusammenzubringen. In den 1930ern war es in den USA die große Depression, die die Amerikaner wieder zusammenbrachte. Manchmal dient ein Krieg diesem Zweck oder eine große Naturkatastrophe. Manchmal braucht es sehr starke Kräfte, um ein Land zu vereinen. What you're seeing and what you're reading is not what's happening. What'd you say? What's the purpose of fake news? Der Zweck von Fake News? Purpose of fake news probably get a rise out. Vermutlich die Leute zu provozieren, sie von den Dingen abzulenken, die tatsächlich passieren. Fake-Fabriken. Der Profit mit Falschmeldungen. Feature von Tom Schimek. Es sprachen Jens Harzer, Thilo Werner, Maria Scholz, Stefan Schad, Thor W. Müller, Katja Danowski und Jonas Minte. Technische Realisation Tobias Falke und Sabine Kaufmann. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2018.